Hi! Fresh, bright and bushy tail, we are back here awake. Frisch und munter, wir sind zurück und wach. Here's another thing that many times robs us of experience. Hier ist etwas anderes, was uns oft die Erfahrung raubt. Because we get trapped by judging. Weil wir durch das Richten in die Falle geraten. How many times have we judged God? Wie oft haben wir Gott gerichtet? And that puts us into this trap where we can't experience him and his power. Was uns in die Falle tappen lässt, wo wir ihn und seine Kraft nicht erleben können. God is good, then why did he allow this? Wenn Gott gut ist, warum lässt er dies zu? If God is good, then why didn't he heal me? Wenn Gott gut ist, warum heilt er mich nicht? Why didn't God do this and do that and make this miracle happen? Warum tut Gott dies nicht und tut Gott das nicht und lässt dieses Wunder nicht geschehen? So with our judgmental attitude, mit unserer richtenden Haltung, we begin to judge God and his word and we are stuck in this trap and never experience his power. Fangen wir an, Gott und sein Wort zu richten und wir sind in dieser Falle gefangen und erleben nie seine Kraft. My friend, listen to me. Mein Freund, höre mir zu. As I was going on the street, healing the sick, putting posters all over the city for people to come to the meetings of healing evangelism. Als ich auf die Straße ging, die Kranken zu heilen, Plakate in der ganzen Stadt aufzuhängen, damit Leute zur Heilungsevangelisation kommen. My son was 6 months old and my wife called. War mein Sohn 6 Monate alt und meine Frau rief an. While I was away, the meeting preaching. Während ich weg war am Predigen. We need to get you home quick. Our son is very, very sick. Du musst schnell nach Hause kommen. Unser Sohn ist sehr, sehr krank. 7.5 years, my son suffered. 7.5 Jahre litt mein Sohn. Nights we spent next to his bed. Wir verbrachten Nächte an seinem Bett. I had 100 reasons to judge God. Ich hatte 100 Gründe, Gott zu richten. I had 100 reasons to quit. Ich hatte 100 Gründe aufzugeben. Do you know what I did? Weißt du, was ich tat? I kept praying for all the sick people that I could find anywhere. Ich betete weiter für all die Kranken, die ich irgendwo finden konnte. Many times I walked out of the house leaving my little boy terribly sick with my wife to take care of him. Oft verließ ich das Haus und ließ meinen schrecklich kranken Sohn bei meiner Frau, die sich um ihn kümmerte. I closed my heart from judging. Ich verschloss mein Herz davor zu richten. I made a decision that I will experience what God has for me. It doesn't matter what goes on. Ich entschied, dass ich das erleben werde, was Gott für mich bereithält, egal was auch immer passiert. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. We have to come to such a place of trusting in God. Wir müssen an einen solchen Punkt kommen, Gott so sehr zu vertrauen, that we understand there will always be questions that will not be answered. That doesn't matter. Dass wir verstehen, dass es immer Fragen geben wird, die nicht beantwortet werden können. Das macht nichts. Do you know, I have come to such a peace in my own heart. Weißt du, in meinem Herzen bin ich zu einem solchen Frieden gekommen, that I don't have to know and understand everything. Dass ich nicht alles wissen und verstehen muss. I don't have to have the questions of every single, I don't have the answer to every single question. Ich muss nicht auf jede einzelne Frage eine Antwort haben. But the things that I perceive, I want to understand and want to experience, and that's it. Jedoch die Dinge, die ich wahrnehme, will ich verstehen und erleben. Das ist es. So I've learned to let all judgment go. So habe ich gelernt, alles Richten loszulassen. I've learned to allow God be God. Ich habe gelernt, Gott zu erlauben, Gott zu sein. I've learned that there's not a single box that God fits into. Ich habe gelernt, dass es keine einzige Schachtel gibt, in die Gott hineinpasst. I've learned that my experiences with God are so deep and so unique and they keep changing. Ich habe gelernt, dass meine Erlebnisse mit Gott so tief und einzigartig sind und sie sich verändern. I've learned that the greatness of God is so great that when I think I figured him out, I realize I don't understand anything. Ich habe gelernt, dass die Großartigkeit Gottes so großartig ist, dass wenn ich denke, dass ich es verstanden habe, ich realisiere, dass ich rein gar nichts verstehe. But listen, my friend. Aber hör zu, mein Freund. You have to pursue experience and you can't judge God for the things that didn't work out. Du musst der Erfahrung nachjagen und du kannst Gott nicht für Dinge richten, die nicht funktionieren. Don't figure him out, just trust him. Versuche nicht schlau zu werden, vertraue ihm einfach. Do you know, I remember Job. Weißt du, ich erinnere mich an Hiob. There is a scripture in Job that I don't remember where it is. Da gibt es eine Schriftstelle in Hiob, ich weiß nicht, wo sie ist. Job said a lot of stupid things. Hiob sagte viele unsinnige Dinge. We know that. Das wissen wir. But there's one thing he said where he says, God, even if you slay me, yet will I trust. Da gibt es eine Sache, die er sagte. Gott, sogar wenn du mich umbringst, vertraue ich dir. You know, we understand that God doesn't slay people. Wir verstehen, dass Gott keine Menschen umbringt. But It's this heart attitude. Aber es ist diese Herzenshaltung. That even if I don't understand everything, anything, even if everything is going around me that's not working out, I will trust you. Sogar wenn ich nichts verstehe, sogar wenn alles um mich herum schief läuft und nichts funktioniert, werde ich dir vertrauen. Because once you begin to judge God for things that didn't work out, it will block you from moving into another experience. Denn wenn du einmal Gott richtest für Dinge, die nicht funktionieren, wird es dich blockieren, die nächste Erfahrung zu machen. Don't do that, my dear friend. Mach das nicht, mein lieber Freund. Let all judgment go. Lass jedes Richten los. Now, tomorrow, morgen, we're going to start quickly talking about how to really, really, really walk in experiences. Werden wir kurz darüber sprechen, wie wir tatsächlich in Erfahrungen leben können. I've already talked about it. Ich sprach bereits darüber. And I've shown you things that hinder you from it. Und ich zeigte dir Dinge, die dich davon abhalten. Now a couple more days, maybe two or three, and then we'll stop. Noch ein paar Tage und dann werden wir beenden. And I will want you to walk in experience. Und ich will, dass du in Erfahrungen lebst. Thank you. Danke.